Familie. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, die man so oder so sehen kann. Sicherlich in diesen Tagen auch als eine Form der Überbrückung von Zeit, Wartezeit. Ich habe festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der ohne Fußballspiele irgendwie so ein bisschen merkwürdig durch die Tage eiert, wenn sie denn fußballlos sind. Ich habe heute schon mal so testweise versucht, mal so zu gucken, was so andere lokalere Vereine machen, so auf unteren Ebenen, Wattenscheid, Westfalia, Herne und sowas. Aber das ist im Moment noch wenig hilfreich. Deshalb in 3 Stunden, wenn diese Sendung zu Ende ist, war es hoffentlich eine halbwegs angenehme Wartezeit auf das besagte Spiel zwischen Deutschland und Brasilien am Dienstag, über das ich mich ja hier jetzt nicht groß auslassen muss. Trägerwellenschlag ist gewissermaßen der Slogan, das Motto für die ersten 2,5 Minuten. Und das liegt am britischen Künstler Submerse und seinem Album Slow Waves. We'll be right back. my dreams cast shadows. Climb so high, I forgot about my fear of heights. Momentum on the bill, I shift in gear and drive. Through all my battles, I steady serve, all contended. My soul's on ice for vibes when it's heavy sending. Loads of life inside like a heavy beverage to make me do what looks hard but with lesser effort. Confident, like I'm on another level, rising. Glowing, like Cali say the Cali sun be shining. Flowing, like I'm caught up in the New York Times and showing the whole world that I'm out for mines and going to where destiny lies. And hopefully the destiny ain't a lie. And if it does, well, I guess I gotta take it as try. Just as long as this moon provides, yeah, yeah. This is your high road, so just let the highs roll. Affected by the high times, stay rising and don't let your highs go. As we provide you to higher grounds, for that path that you're lying down. Taking you higher, taking you higher. Taking you higher, put my way up out of that dark negative. Throwing blows consecutive, those are getting lost. And in the tour of heavy luggage, I am local, learning from it. Though at times it comes upon it, it's nothing you should covet. School, how I lay it and do it up with the cadence. But true enough, then I say it, words musically invaded. Losing with my natives, we do it so innovative. Influent vibes get raised when we blues are so amazing. Crews never race, so my nerves is never shaken. Yet I'm only human, so the lemons I embrace them. Fears I chasing away for sensations. Years steady easing, I'm whining. Expect greatness. Taste of victory, so long to your stress. The best way to kill is to dentist with the smell of success. Yeah, taste of victory, so long to your stress. The best way to kill is dentist with the yeah. This is your high road. So just let the highs roll. Affected by the hard times, stay rising and don't let your highs go. As we provide you to higher grounds, for that path that you're lying down. Taking you higher, taking you higher. Confident, like I'm on another level, rising. Glowing, like how they say the Cali sun be shining. Flowing, like I'm caught up in the New York Times and showing. Showing the world that I'm out for mines and confident, like I'm on another level, rising. Glowing, like how they say the Cali sun be shining. Flowing, like I'm caught up in the New York Times and showing. Showing the world that I'm out for mines. Wabell. You know, if you know, you know, it's that flow. But the power of free. Don't stop in peace with the red line. One shot will lock you on the deadline. Hot night, but we call it real hype. Keep your hands on your wheel, keep your hands on your wheel. Don't stop until you see the red light. One shot will knock you on the deadline. Hot light, what we call it, real hype. Keep your hands on the wheel, keep your hands on the wheel. Don't stop until you see the red light. One shot will knock you on the deadline. Hot light, what we call it, real hype. Keep your hands on the wheel, keep your hands on the wheel. We are dropping those heavyweight blasters. Come with a killer cut sharper than sharper. Bury any challenger that tries to draw on. We are dropping those heavyweight blasters. Come with a killer cut sharper than sharper. Bury any challenger that tries to draw on. Tell you we're taking care of our business. Never could I miss this. Big like an elephant, your biz will leave you witless. Armless, headless, speechless, legless. Suggest you dress back, ever come against this. Sober angel, but every bit that's a touch of this. Proper bread, feel your head coming from the harvest. Those in their throwbacks, hoodies in their parkas. When you want the big tunes, or do you disaster us? We are dropping those heavyweight blasters. Come with that killer cut sharper than sharper. Bury any challenger that tries to draw on. We are dropping those heavyweight blasters. Come with that killer cut sharper than sharper. Bury any challenger that tries to draw on. Don't stop until you see the red light. One shot without you on the deadline. Hot light overcome the real hype. Keep your hands on the wheel, keep your hands on the wheel. Don't stop until you see the red light. One shot without you on the deadline. Hot light overcome the real hype. Keep your hands on the wheel, keep your hands on the wheel. We are dropping those heavyweight blasters. Come with that killer cut sharper than sharper. Bury any challenger that tries to draw arms up. Sharper than sharper. 1 Live hier, Ladies and Gentlemen. Ich überlege gerade, soll ich nach diesem Track hier wieder den landläufig bekannten Break machen und in aller Ausführlichkeit groß referieren über die Titel, die wir gehört haben, oder einfach mal versuchen, mich kurz zu fassen, zumal dieser hier ja schon lief. Wir sind im Bereich des sogenannten Liquid Soul geprägten Drum and Bass, hören hier den Utrecht-Produzenten MAV mit einem Titel aus seiner Sounds of the Deep Remixes EP. Paul S.G. aus Wien besorgt diesen Remix. Davor haben wir die Bristol Crew N3GUS gehört, die gerne mit MCs arbeitet. Der MC Jakes war dabei. One Man Army ist ein neuer Tune. Was habe ich noch gespielt? Einen weiteren Titel mit einem MC aus den USA von Submorphix ist ein junger Produzent aus Los Angeles, der sich wie ein kleines Kind freut auf den kommenden Freitag, den 11. Juli. Dann nämlich legt er in New York zusammen mit der Legende LTJ Bookham auf und hat auch TARC, seinen Rapper, mit dabei. Submorphix hat auf dem britischen Label Liquid We erneut Bristol soeben seine Burnside Park EP veröffentlicht. Die ist sehr schön, aus der ich den Titel gespielt habe. Da war noch etwas anderes. Genau, ein junger Producer aus London, 24 Jahre alt, Hello Genix. Auch den habe ich mit einem Titel gespielt, Her Waves. Das hänge ich noch dran. Das ist eine großartige, wenn man so will, Dubstep Beat Science aus Los Angeles von einem Produzenten. Mesk heißt der. Conquista ist der Track, der soeben erschienen ist. Mesk. We'll be right back. cause you in all my days, cause you in all my days, cause you won a red turn. Cause you want a red turn. Wir sind hier bei 1Live4, Ladies and Gentlemen, das Spiel der deutschen Mannschaft am Dienstag im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gegen Brasilien braucht meiner festen Überzeugung nach Bass, so Stehvermögen, hier und da auch mal eine kräftige, meinetwegen auch wirklich lupenrein, faire Grätsche, so Stehvermögen, das hat mir eine innere Stimme im Laufe des heutigen Tages geflüstert und danach ist bis hierhin relativ bassig auch das entsprechende Programm ausgefallen. Gerade habe ich zum wiederholten Male auf Tommy Rawson, den Briten, zurückgegriffen. In All My Days ist seine aktuelle 12er, die insbesondere durch den Remix, den wir hier gerade gehört haben, der von niemand anderem als Zed Bias stammt, veredelt wird. Diesen Zed Bias habe ich vor vielen, vielen Jahren, als er selber so gerade eine wachsende Größe im Genre Two-Step war, mal als DJ gesehen in einer kleinen Kellerbar. Und einige Eingeweihte hatten mir vorher gesagt, du, erwarte nicht zu viel. Der kann überhaupt nicht auflegen, der kann überhaupt nicht mixen. Aber der hat Mörder-Tunes. Und dieses Aber, das konnte man an diesem Abend gar nicht hoch genug hängen. Denn was Zed Bias dann aufgelegt hat, das war einfach großartig. Seine Produktionen haben so eine Präzision, so sehr komplizierte Beatstrukturen, die aber, je länger man da reinhört, Sinn machen und unheimlich funky wirken, zumindest auf mich tun sie das. Sein Equipment, werde ich nie vergessen, hat er sich damals erarbeitet, verdient gewissermaßen als Bauarbeiter, ist durch vorzugsweise oder über vorzugsweise deutsche Baustellen getingelt und hat den Verdienst eben in Equipment aller nur denkbaren Art und Weise gesteckt, um dann letztlich auch Mike Skinner, The Streets, in die Steigbügel zu helfen mit Produktionstricks und ähnlichem mehr. Namentlich bei den frühen Mike Skinner Produktionen taucht auch der Name Zed Bias immer auf. Davor habe ich gespielt einen jungen Produzenten aus Bielefeld, der mir als Hörer dieser Sendung vor Jahren begann, immer mal Tracks zu schicken, Files, die ich recht gut fand, der jetzt nach Berlin gegangen ist. Der heißt bürgerlich Matthias, nennt sich Sieren und ist dort mit offenen Armen, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, empfangen worden, insbesondere rund um die Szene des Labels Project Moon Circle. Sieren ist mittlerweile da mittendrin bei den ganzen Leuten, die da veröffentlichen, seines KRTS oder der zu Beginn der Sendung gehörte Submerse. Er selber wird jetzt in Kürze eine eigene EP mit dem Titel The Convoluted Truth veröffentlichen, aus der ich einen sehr raffinierten Titel Brism nämlich zuvor gespielt habe. Und dann ist noch ein Titel offen, den ich nachzutragen habe. Das war so ein Bass-Dub, der so im Haustempo letztlich vor sich hin schwappte, vom britischen Produzenten No Mind. Ich glaube, er kommt aus Großbritannien. Mindfulness ist der Titel, der vor kurzem auf dem sagenumwobenen Temper-Label erschienen ist, das ich zuletzt schon hier an dieser Stelle gespielt hatte, mit dem Schwur, so halb in meine eigene Richtung gewandt, in nächster Zeit einfach mal wieder mehr Temper-Veröffentlichungen zu spielen. Das gilt aber nicht für die nächsten Minuten, jetzt kommt wirklich was ganz anderes, das britische Folk-Duo Arch Garrison. Them with sight and sound.

4. Erlaubt in aller gebotenen Kürze einen kurzen Rückblick auf die Songs, die ich da eben noch gespielt habe, bevor ich dann hier weiterziehe. Zuletzt verklungen war der schwere Nöter, Romancier, könnte man vielleicht sagen, ein Amerikaner, Diane Coffey heißt er, der, ich glaube, es war Anfang des Jahres, sein Album My Friend Fish veröffentlicht hat. Wenn ich das heute erst spiele, dann zeigt das einmal mehr, wie sehr ich es immer so mit mir rumgezogen habe. Das sind so Alben, die ich echt oft höre, aber wo ich dann auch anlässlich einer Sendung oft nicht weiß, wie und wo einsetzen, bis es mich dann überkommt. Und ich denke, jetzt muss das einfach mal sein. Der Mann ist Schlagzeuger der Indie-Darlings Foxy Jane und das ist gewissermaßen sein Soloalbum My Friend Fish, aus dem ich einen Song gespielt habe. Dann war da noch der Däne Christian Harting, dessen Album Float auch bereits zu Anfang des Jahres erschien. Ich habe dieses Album blöderweise für einige Wochen verlegt, dann mal so reingehört, wie man das so tut. Und die Begeisterung wuchs gewissermaßen mit jeder Note, mit jedem Takt, jedem Bar, wenn man so will. Ein großartiges, leicht abgedunkeltes, wehmütiges Album, in dessen Tracks immer auch mal so Electronics durchschlagen, das so ruhig Doom-artige Atmosphären hat, aber eine wunderbare Stimme und ein ans Herz gehendes Gitarrenspiel, größtenteils auf der akustischen Gitarre. Er sagt zu diesem Album, der Christian Harting, mein Leben ist so voller Chaos gewesen, nichts klappte, alles ging schief, ich konnte es mir überhaupt nicht leisten, fest und wie ein Stein, wie ein Rock durchs Leben zu gehen. Ich musste flüssig sein, um die ganzen Probleme überwinden bzw. so an ihnen vorbeifließen zu können. Und deshalb habe ich dieses Album Float genannt. Und dann war da noch ein dritter Act, auch dazu ein, zwei Sätze, Arch Garrison. Das klingt wie ein Solokünstler. In Wahrheit stecken hinter dieser Band, hinter dieser Formation zwei britische Folkmusiker, Craig Fortnum und James LaCombe heißen sie. Gitarre, aber auch Synthesizer gehören zum Sortiment, zum Instrumentarium der beiden, die sich in lupenreinem klassisch altem britischen Folk ergehen und sich im Übrigen auch kennen durch ihre gemeinsame Tätigkeit beim North Sea Radio Orchestra. Arch Garrison mit dem Album I Will Be a Pilgrim, das punktgenau jetzt erscheint. Weitermachen möchte ich mit einem Duo aus Düsseldorf, zu dem ich dann gleich auch noch zwei, drei Sätze sagen will. Unbedingt. Die beiden, bestehend aus Lukas Krohn und Christina Irrgang, nennen sich Bar, also wie die Bar, die ich betrete, oder wie den Bezahlvorgang, den ich eben Bar abschließe. Welcome to Bar heißt das Album der beiden, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Lukas Krohn wird man vielleicht kennen als Gründungsmitglied und einen der Köpfe der Düsseldorfer Gruppe Stabil Elite. We'll be right back. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, bitte werft doch mal, wenn es möglich ist, im Laufe der nächsten Tage, sofern das nicht schon geschehen ist, einen Blick auf die Website des Open Source Festivals in Düsseldorf. Ein wunderhübsches Eintage-Festival, das sich mittlerweile im Kalender vieler neugieriger Leute fest verankert hat und am Samstag, jetzt Samstag, 12. Juli, neu in die Runde geht, unter anderem mit Bar, die ich eben gespielt habe. Und von deren Album Welcome to Bar ich in dieser Nacht auch noch einen weiteren Titel spielen möchte. Drei Bühnen auf der wunderbaren Galopprennbahn in Düsseldorf für das Open Source Festival. Das hat Platz für jede Menge Acts, Nachwuchs-Acts, aber auch etablierte Größen aus den Bereichen Indie, Pop. Max Herre mit dem Kahedi Radio Orchestra wird ebenso da sein, wie zum Beispiel Rye X, dieser großartige australische Sänger, den wir hier jetzt im Verbund mit seiner aktuellen Band The Acid hören, den Titel Fame in einem wunderbaren Remix von Jesse Rose, soeben veröffentlicht. Oh, Dieser Track, der beste im Übrigen auch, aus dem aktuellen Album der dreiköpfigen Formation The Acid Fame, hier im Jazz Rose Remix, und Rye X, der dem Ganzen die Stimme gibt, am kommenden Samstag, 12. Juli, dann neben vielen anderen auf dem Open Source Festival Galopprennbahn Düsseldorf. Hier ist unser Mann, George Fitzgerald, Ladies and Gentlemen. Mit Autotune-Experimenten und einem Titel, der sich neben dem eben schon gehörten von Joe Gray auf der DJ Kicks Compilation der aktuellen befindet, die Will Saul zusammengestellt hat. fight the first fire. Run from the fences, you don't have to pretend. In the first fire. Hier die ansonsten eher grazilen Beatgerüste von Bonobo sind auf seiner Ten Tigers EP auf der Länge von insgesamt 3 Titeln kräftig Dancefloor gebündelt worden. Das gilt auch für diesen Track hier, der im Maya Jane Coles Remix daherkommt. First Fire featured Gray Reverend aus New York. Hier kommt Musik aus dem gleichnamigen Debüt der Londoner Formation Jungle. Yeah. 1 Live 4, beste Platte aus Frankfurt, die ich in diesem Jahr gehört habe, auch wenn sie ihrerseits schon ein paar Wochen auf dem Buckel hat. Nee, ist gar nicht so viel. Mitte Mai erschien das neue Album von Kabuki, zu dem ich vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze mehr sagen kann, ebenso wie zu dem vorzüglichen Jungle-Album. Aber irgendwie zieht es mich so heute nach vorne und deshalb zwei Tracks gleich aus dem neuen Album des Boston-gelernten Drummers Lost Midas. Wunderbar. An dieser Stelle mache ich jetzt doch mal einen kleinen Break. Nachdem wir Jason Trikakis gehört haben, einen ehemaligen Schlagzeuger, gewandelt gewissermaßen zum Produzenten. Er nennt sich Lost Midas und Off the Course, ein Album, das jetzt am 7. Juli offiziell veröffentlicht wird, ist ein mit 13 Titeln besetztes, wirklich großartiges Werk, das sich aus verschiedensten Einflüssen speist, die von den Temperamenten her sehr nach vorne gehen können. Nicht die Einflüsse, sondern die Tracks, die daraus resultieren, die aber auch eine sehr liebliche Note, fast schon lounge-artig annehmen können, wie das hier gerade zu hören war. Hip-Hop, Dubstep sind einige Einflüsse, die so im Hintergrund immer mal natürlich hörbar werden. Ein Glitch-Album, das so von einem Style in den nächsten glitscht und absolut guten Geschmack beweist. Vor allen Dingen auch in Fragen des Tracklistings. Das Ding ist wirklich so in einem durchzuhören. Es ist, als hätte er Titel X produziert und sich genau überlegt, was könnte ich als Y da dran produzieren. Lost Midas of the Course. Der Name Kabuki hat möglicherweise bei dem einen oder anderen Assoziationen in Richtung Drum and Bass ausgelöst, die ja auch nicht verkehrt sind. Kabuki ist sicherlich einer der, wenn nicht sogar der profilierteste Drum and Bass Produzent hierzulande und das seit vielen Jahren, was ihn nie daran gehindert hat, auch mal die berühmt-berüchtigten Sidesteps auch in Sachen Hausmusik, wenn ich mich richtig entsinne, zu unternehmen. Sein neues Album Meditations, Mitte Mai veröffentlicht. Ich habe das jetzt erst vor wenigen Tagen mal so durchgehört. Mann, ist das klasse. Instrumentaler Hip-Hop, sehr viel Soul, großartige Melodien drin und es sind eben Meditationen, aber nicht mal so nebenher gemacht, sondern man merkt ein ambitioniertes Werk von Kabuki aus Frankfurt, der im Übrigen auf einem Titel auch den amerikanischen Rapper Sadat X zu Gast hat. Dann habe ich so ein bisschen schwer bassigen, bouncigen House gespielt und da habe ich vor der Bonobo-Nummer einen Track gespielt, den möchte ich hier nicht verschwiegen haben. Am Ende des Tages könnte man ja fast schon wörtlich sagen, wir haben noch 6 Minuten, dann schlägt die Uhr um Richtung Montag. Das ist diese Italien-Crew, die ich in der letzten Woche und auch darüber hinaus schon vor Wochen und Monaten mal hier ins Spiel gebracht hatte. Ein Kreis von Produzenten rund um das Label Contemporary Theories of Hip-Hop Influences. Wie gesagt, am Ende des Tages sind das weniger Hip-Hop-Nummern, aber schon House-Tracks, die sich Einflüsse aus den heftigen Beats des Hip-Hop genommen haben. Und da gibt es jetzt diese EP Contemporary Theories EP2. Die ist mit 4 überragenden Tracks besetzt. So, jetzt sollte ich langsam mal weitermachen. In der letzten Woche lief in England das Glastonbury Festivals und nach allem, was ich darüber gelesen habe, auch in britischen Zeitungen, haben sich eine Menge Leute vor einem DJ verbeugt auf eine Art, die sie selber wohl nicht für möglich gehalten hätten. Die Rede ist von Skrillex, der als Gottvater des Brostep ein unfassbares Set wohl abgeliefert haben muss, das im Internet auch auf verschiedenen Quellen hochladbar, nachhörbar ist. Sogar das Tracklisting ist minutiös veröffentlicht worden. 60 Titel hat Skrillex gespielt, natürlich nicht in voller Länge. Die allermeisten aus seiner eigenen Feder, wenn man so will. Flux Pavilion war natürlich mit einem Titel in seinem DJ-Set enthalten. Und ich bin mal einigen wenigen anderen Titeln nachgegangen und bei einem kanadischen Label gelandet, das ich persönlich jetzt noch nicht kannte, als jemand, der Brostep jetzt auch nicht so in den Mittelpunkt dieser Sendung hier stellt. Dieses Label aus Montreal heißt Cannibalen Records. Vielleicht interessant für all diejenigen unter euch, die es noch nicht kennen. Es existiert seit wenigen Jahren. Dahinter steckt ein Trio von Typen, die mit hochfuturistischen Tigermasken auf die Bühne gehen. Black Tiger Sex Machine. Das sind die drei, die dieses Label und auch entsprechende Partys betreiben. Und einen Artist, den ich aus diesem Cannibalen Records Stall mal gerne spielen möchte, ist der gute Produzent Dabin mit dem Titel Demons hier. Den würde ich gerne. Hier liegt er, hier spiele ich den. Ich möchte hier gleich weitermachen, eigentlich mit, haben wir den schon, ja, einem jungen Drum-and-Bass-Produzenten. Kino heißt er, legt sein erstes Album vor, sehr hymnisch, euphorisch geraten, Lifecycle heißt es. Hier ist Kino mit dem Titel Innocence, Unschuld. Mit seinem melodischen Liquid Drum and Bass Style Stammgast hier seit vielen Jahren der Brite Logistics, hier mit einem neuen Track Somersault. 1 Live 4, eine meiner liebsten Nummern im Moment. Die rappelt so wunderbar mit verschiedenartigsten Rhythmen, die Elifino in erster Linie zuzuschreiben sind, der den Remix hier besorgt. Für das Duo Electric Wire Hustle und dem Titel If These Are The Last Days, wenn das also die letzten Tage sind. Luther empfiehlt ja bei der Gelegenheit, noch einen Baum zu pflanzen. Ich kann das hier schlecht tun, das ist relativ massive Bauweise, diese Studios des Westdeutschen Rundfunks. Ich kenne nicht alle, nehme aber an, dass es anderswo innerhalb dieses großen Vereins sich ganz ähnlich verhält. Deshalb kann ich im Grunde gar nichts anderes tun. Sollte so etwas wie Endzeitstimmung sich breit machen, eben einen Titel wie den gerade gehörten zu spielen, wenn das die letzten Tage sind. Electric Wire Hustle, If These Are The Last Days im Elifino Remix. Hinweisen möchte ich auf den Titel, den ich zuvor gespielt habe, der im kräftigsten Rave, ich sag mal 90er Jahre, daherkam. Dieser Produzent ist unfassbar. Josh Brent ist deshalb unfassbar, weil man ihn wirklich auf der Länge von 4 Titeln seiner aktuellen EP 213 nicht fassen kann. Stilistisch balanciert das zwischen völlig verdrehtem House, Drum and Bass und einer Uptempo-Rave-Nummer, wie wir sie da eben gehört haben. Ich finde diese 213 EP, ich deutsch das jetzt einfach mal ein, von Josh Brent, einfach unschlagbar im Moment. Von der Isle of Wight kommt er, führt auch ein Label, wo seit vielen Jahren, von dem ich persönlich noch nie gehört habe, Shutrux heißt das, Josh Brent. So viel mal an Infos zu den gerade gehörten Titeln. Ich glaube, ich habe vor kurzer Zeit einen Typen namens Jim E. Stack hier schon mal ins Spiel gebracht. Tell Me I Belong ist das Album, das in Kürze auf uns zukommt. Auch dieser Mann ist wie Lost Midas, einen Künstler, den ich vor etwa einer Stunde gespielt habe, so etwas wie ein gelernter Schlagzeuger, der sich nun der Produktion weitgehend elektronischer Tracks verschrieben hat. Diese Schlagzeuger sind nach meiner Erfahrung als Musiker schon so etwas wie die verrückten Hunde, wie das, was man im Fußball den Linksaußen gemeinhin zuschreibt bzw. zugeschrieben hat. Den klassischen Linksaußen gibt's ja in dieser Form nicht mehr. Ich entsinne mich zum Beispiel an einen Drummer, mit dem ich einige Jahre in einer Band verbracht habe. Der konnte dermaßen impulsiv sein, der wies den Fahrer auf einer Fahrt von einem Auftritt zum nächsten auf freier Strecke an: Hannes, bitte sofort anhalten. Dann sprang der aus dem Bandbus, verschwand hinter irgendeiner Kurve und ward einfach nicht mehr gesehen. Hatte natürlich noch gerufen, ich steige aus, Feierabend, Schluss, aus. Und was tut man in einer solchen Situation? Gut, man fährt alibimäßig dann doch zu dem anvisierten Club, wo man abends spielen soll. Und wer steht da plötzlich? Besagter Schlagzeuger. Um dann nach dem Konzert natürlich wieder die schlechteste Laune aller zu haben, weil während wir an der Bar stehen, er sein umfangreiches Schlagzeug noch einpacken muss. Aber ich habe ihm immer gesagt, hör mal, das ist deine Entscheidung. Du wolltest Schlagzeuger werden und nicht ich. Ich trinke mir jetzt schon mal einen. Also das sind so etwas verrückte Typen und das werden wir dem jetzt folgenden Track auch anhören, der urplötzlich eine für Radioverhältnisse gigantische Pause macht. Man denkt, was ist denn jetzt los? Ja, der Track wird dann nach dieser Pause wieder aufgenommen. Ich muss das, glaube ich, ankündigen, denn sonst wären einige vielleicht gleich dann doch etwas irritiert und würden denken, hier im Sender wäre irgendwas zusammengebrochen oder ich würde mit einem Spaten versuchen, am Ende doch noch einen Baum hier in diesem Studio zu pflanzen. Dem ist nicht so. We'll be right back. Thank you. shimmering sunsets, dissolving weed, contour of the sea, electric enthusiasm's crest, no rest. So damn young.

1Live4, das Trio, das ich hier gerade gespielt habe, habe ich jetzt seit 2-3 Jahren im Kopf und gewissermaßen auf dem Schirm. Die sind gut. Ein Trio aus London, Dark Sky heißen die. Um die es jetzt eine Weile ruhig war, das wird sich aber in Kürze mächtig ändern, wenn das Debütalbum der drei erscheint, das heißt Imagine, soll im August veröffentlicht werden. Vorab gibt es einen Titel, der sich so großartig, so wunderbar aufbaut, an Fahrt gewinnt, an Dynamik. Ein Techno-Track, wenn man so will, der aber die Vergangenheit der drei, die klar in der Bassmusik angesiedelt ist, immer hervorscheinen, hervorschimmern lässt. Silent Fall ist der Titel von Dark Sky, den ich hier gerade gespielt habe. Davor zum insgesamt zweiten Mal in dieser Nacht das Düsseldorfer Duo Bar, dessen Album, ich sollte bei 7 Tracks, möglicherweise auch Mini-Album sagen, Welcome to Bar, mich relativ kurz vor der Sendung erwischt hat, so dass ich auch noch in der Situation bin, die Tracks nicht zum ersten, aber gerade mal zum zweiten Mal zu hören. Und ich bin total angetan von dieser Laissez-faire-Haltung, von diesen balearischen, leicht ins Sentimentale gedrehten Pop-Perlen, die Lukas Krohn und Christina Irrgang, das sind die beiden, hinter Bar da geschaffen haben. Manchmal denke ich an Talk Talk, an Brian Ferry, Roxy Music, an allerlei anderes. Das ist wirklich super gut. Der Lukas Krohn, wer ihn kennt von Stabil Elite, wird mir recht geben. Ein junger Mann, stets gut gekleidet, mit fein geschnittenen Gesichtszügen, das darf man, glaube ich, sagen. In früheren Jahrhunderten wäre er vermutlich ein Dichter gewesen, der in irgendwelchen Dachstuben in Tübingen oder in einer billigen Pension in Venedig seine Gedichte geschrieben hätte, die natürlich, das war so und das wird womöglich immer so sein, erst Jahrhunderte später dann entdeckt worden wären. Ich hoffe, dass das hier mit der Musik von Bar nicht ganz so lange dauert. Die beiden spielen, ich habe es schon anklingen lassen, am kommenden Samstag, das ist jetzt der 12. Juli, auf dem Open Source Festival in Düsseldorf, auf der bezaubernden Düsseldorfer Galopprennbahn. Es werden natürlich keine Pferde da sein. Robben gibt's dann im Fernsehen im Spiel um den dritten Platz. Aber lieber sehe ich keine Pferde und höre gute Musik, als dass ich mir dann dieses Spiel Brasilien gegen die Niederlande da am Samstag geben werde. Und dann habe ich noch einen weiteren Titel davor gespielt, wenn man so will, einen abstrakten, ätherischen Garage-Track, der den Synchro einmal mehr zu verantworten hat. Dieser wunderbare britische Produzent, der hier als Remixer tätig geworden ist für den Münchner Drum & Bass Produzenten Frederick Robinson. Dieser Name wird mir immer mal wieder zugetragen. Ich muss gestehen, ich habe vom Frederick noch nie so viel gespielt. Ich muss mich da einfach mehr drum kümmern. Mixed Signals ist das Album von Frederick Robinson, das bereits Ende 2013 erschien. Der Titeltrack jetzt in einem Synchro Mix neu veröffentlicht worden. Die nächste Band kreist um einen Mann mit armenischen Wurzeln. Sein Name ist Aret Madilian. Er hat lange in den USA gelebt, in Los Angeles, lebt jetzt in einem kleinen französischen Küstenort in der Nähe vom Kanal und leitet mit europäischen und amerikanischen Musikern die Band Deleia Man, aus deren Album The Edge ich hier einen Titel spielen möchte. southern heat of the day. Will we wait for the warm night? The ships will be a breeze. The giant moon will look on. Ich möchte mich verabschieden, verweise noch darauf, dass die gerade gehörte Band Deleya Man, man kann sowas ja immer nur mit ein, maximal zwei Tracks spielen, mich sehr beeindruckt hat mit diesem Album The Edge, das jetzt soeben erschienen ist. Eine sehr eigene Atmosphäre, man könnte hier Referenzen, Nick Cave und so, das will ich aber an dieser Stelle gar nicht tun. Gutes Album, Deleya Man, The Edge. Ich möchte euch eine fröhliche, gut gelaunte, gesunde Woche wünschen. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bedanke mich natürlich bei dir und euch für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute. Die Tür schließt für heute der französische Produzent Rodriguez Junior, Persistence of Vision, Titeltrack seiner neuen 12er. Ich bin raus. Ciao. Vision.